Wie war das, übers Intro nicht drüber reden, ne? Nee, da nichts jetzt sagen. Achso. On behalf of every wrestler who wanted to be hardcore more than they wanted to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up hope. But what you are is a Kung Pao Bitch. Herzlich willkommen und ein Hallo an alle da draußen. So soll man eine Sendung nie beginnen mit so schwachen Kommentaren. Aber zur Verstärkung, Chris, versuchst du mal. Salü, wer sagt das immer? Ein Schweizer wahrscheinlich. Nee, der Christian. Ach so. Bin ich auch ein bisschen homo, wenn er das immer sagt. Ach, aber ja. Naja, so sind sie ja. Wir treffen uns schon wieder, also gerade nach 24 Stunden nach der letzten Sendung, treffen wir uns schon wieder zur nächsten Sendung. Grund ist natürlich das überraschende Comeback von Alberto Del Rio gestern Nacht oder heute Morgen bei Raw. Und da habe ich mir gedacht, setzen wir uns zusammen und machen eine kleine Sondersendung dazu. Absolut, ich freue mich. Selbstverständlich. Hast du denn schon Raw gesehen? Ja, also ich hätte es gern gesehen. Ich nehme das ja auf mittels Sky Plus. Und dann habe ich mir gedacht, du, hier kommst du von der Arbeit, guckst du schön Raw und dann machst du mit dem Ricky eine Sendung. Das nee, ist, aber ohne Sky. Ne? Das ist eine lange Geschichte. Wenn du jetzt nicht mit Skype bei mir verbunden wärst, würde ich ja direkt gleich mal bei Sky anrufen und fragen, was da los ist. Also mal ganz im Ernst. Soll ich mal machen? Kannst halt. Ich mach das mal bitte. Du kannst nicht mitreden. Ich schau mir den Stream drauf und hör mir das an. Also weil das könnte man fast mal klären hier. Ich suche mir mal gerade die Nummer raus. Du kannst mal so lange erzählen, was da genau passiert ist bei Sky heute. Das ist spektakulär. Ich habe mir das aufgenommen und drücke Play und spule natürlich vorher den ganzen Klumpatsch vorher weggemacht und dann hier schön habe ich da die ganzen Jungs im Lockerroom sitzen sehen und oh, habe ich mich gefreut und auf einmal kommen die ganze Zeit so im 5-6 Sekunden Abstand kommen so Spackungen. So kann man es sind reine digitale Spackungen. So kann man es sagen. Und Chris, jetzt ist für dich die Zeit gekommen, den Livestream in Gang zu setzen. Ja. Denn ich werde jetzt mal hier bei den Kollegen durchklingeln schnell und mal fragen, was der Sache ist. Kannst du was ausrichten von mir? Kommt drauf an, was? Nee, dann nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Also Chris, bis gleich. Nicht weglaufen. Bis gleich, ja. So, jetzt werde ich das hier mal selber in die Hand nehmen und mal kurz nachfragen, was da los war bei Sky heute. Herzlich willkommen bei Sky. Das bitte drücken Sie jetzt die Taste 0. Da falle ich auch jedes Mal drauf rein auf diese Geschichte. Taste 0. Wenn Sie bereits Sky-Kunde sind oder kürzlich einen Vertrag mit Sky abgeschlossen haben, sagen Sie bitte nach dem Signalton 1. Wenn Sie noch kein Kunde sind und jetzt das Programm von Sky abonnieren möchten, sagen Sie bitte 2. 1. Das wird interessant. Wenn Sie bereits Sky-Kunden einen Vertrag mit Sky abgeschlossen haben, sagen Sie bitte nach dem Signalton kurz anders machen, bleibt dran. Wenn Sie noch kein Kunde sind, Leute. Und jetzt das... Ich lasse mich doch hier nicht von denen verarschen mit ihren scheiß Ansagen. Einfach gleich nochmal anrufen. Ihr kennt das ja schon von der Tobi und Ricky Show, da läuft's eh nicht ab. 200 Anrufe und irgendwann klappt's dann. Aber jetzt... Herzlich willkommen. Wenn Sie bereits Sky-Kunde sind oder kürzlich einen Vertrag mit Sky abgeschlossen haben, drücken Sie die 1. Damit wir Ihnen den bestmöglichen Service bieten können, geben Sie bitte jetzt Ihre Kunden- oder Smartcard-Nummer ein. Habe ich natürlich nicht. Mache ich jetzt einfach mal hier 5-mal die 0. So, 6-mal. Reicht immer noch nicht. Leider konnte ich Ihre Eingabe nicht erkennen. Wie oft muss man das jetzt falsch machen? Sie finden Ihre Smartcard-Nummer auf Ihr... Ich habe jetzt Sky offensichtlich kaputt gemacht. Leider konnte ich. Ja, also das ist natürlich jetzt kein klassischer Sendungsstart eigentlich. Für Informationen sowie attraktive Angebote zu unseren Paketen und innovativen Services wie HD oder Sky Plus, drücken Sie die 1. Sollten Sie von noch ein Hinweis. Zur Sicherung der Servicequalität werden Gespräche vereinzelt mitgehört oder aufgezeichnet. Falls Sie dies nicht wünschen, weisen Sie bitte Ihren Kundenbetreuer gleich zu Gesprächsbeginn darauf hin. Weiß ich natürlich auch erstmal darauf hin. Vielen Dank. Dass ich auch aufzeichne, selbstverständlich. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange in der Leitung warten. Da ist er. Ja, schönen guten Tag. Ich wollte mich kurz mal erkundigen. Wir sind von Cult of Personality, ein Podcast, und wir wollten heute die WWE anschauen und hattet technische Probleme. Und wir wollten mal wissen, was da los war. Gut, wann waren die Probleme gewesen? Heute Morgen um 3 Uhr. Von 3 bis 5 Uhr konnte keiner Sky Sport 1 HD flüssig schauen. Das war natürlich sehr ärgerlich. Bisher waren ja keine Störungen bekannt, dass da große Störungen waren. Also das haben das bestimmt... um 3 Uhr hatten sie gesagt. Zwischen 3 und 5 Uhr. Sky Sport HD 1, da lief Monday Night Raw. Es war nicht zu ertragen und war fürchterlich. Gut, müssen wir mal gucken, was da war, woran es lag. Haben die Satellitenempfang oder Kabelempfang? Ich habe Kabelempfang, aber jetzt wollte ich natürlich wissen, ob ich jetzt das nochmal irgendwie nachgucken kann. Also, weil jetzt habe ich ja das Problem, ich konnte es nicht richtig sehen, weil es eben die Störung gab. Es wurde auch eingeblendet von Ihnen, eine Nachricht von Sky, dass man ein Problem wo hätte. Und jetzt ist natürlich meine Frage, gibt es das? Da gibt es ja auch Wiederholungen, die gibt es dann auch Montag, heute ist Dienstag. 16 Uhr, Donnerstag und Freitag je 23 Uhr sind die Wiederholungen. Und da sind dann die Probleme nicht mehr vorhanden? Nein, das denke ich doch. Das kann ja höchstens bei der Ausstrahlung sein, bei der Übertragung muss gewesen sein. Weil das Signal nach England und in den USA war problemlos. Also da gab es keine Fehler. Es war nur in Deutschland so und können Sie sich ja vorstellen, wie wir alle da vor dem Fernseher saßen. So bin ich ja. Wie ärgerlich, ja. Das ist natürlich ärgerlich. Nee, da müssen wir mal gucken, was da gewesen ist, ja. Wenn jemand kennt, dann kriegt das eine große Störung. Aber Ihnen ist nichts bekannt? Nein, nein. Das ist natürlich... Das ist gut, natürlich. Ich bin ja erst gerade erst gekommen. Ich bin ja ach erst so. Seit einer Stunde hier. Naja, gut. Deswegen, wenn dann die bekommen haben, die nass die hier dessen haben, wenn die Störung bekommen haben, dann... Ich dachte, dass deswegen. Dann so eine Art Zettel verteilt wird vielleicht bei Ihnen. Hier, Achtung, heute Nacht ging es... Nur wenn eine große Störung gewesen sind, dann kriegt man eine Nachricht, dass da gerade eine Störung ist, dass man den Leuten Bescheid sagen kann, die dann gerade gucken wollen. Aber wenn das schon wieder einen halben Tag her ist, dann erfahren wir das nicht mehr. Na gut. Wir können natürlich nachgucken, was dann gewesen ist, wenn dann hier ein Störungsursache dann dasteht. Das haben wir dann einen Tag später immer dann ungefähr. Okay. Na, vielleicht rufe ich dann einfach morgen nochmal an. Dann danke ich Ihnen soweit für Ihre Mühen und tschüssi. Tschüssi. Ja, Chris war jetzt nicht so ergiebig, wa? Nee. Da habe ich ja die echten Experten am Telefon gehabt. Also ich muss ganz im Ernst sagen... Für die nächste Ausgabe würde ich dann gerne mal anrufen. Ja, ich glaube auch. Es hätte wieso, was wolltest du jetzt? Ehrlich sagen, ich kann da nicht so ruhig bleiben. Ja, es ist ja so. Er hat ja gerade selber gesagt, er ist erst gekommen. Er hat die Schicht gerade angefangen, ja. Und außerdem kann ich ihn ja nicht dafür verantwortlich machen, dass irgend so eine Nase heute Morgen um 3 da irgendwas verbaselt hat. Auf dem Kabel stand, ja. Wahrscheinlich. Onaniert. Nee, aber wenn du das nicht kannst, ich kann das. Bei YouPorn geguckt und onaniert und dann nicht gemerkt, ja, du weißt schon. Ja, du kannst natürlich gerne auch mal da also, anrufen bei da muss Sky. Ja, das werden wir technisch... bei mir mittels Skype dann auch machen. Ne, man gut. Muss ja, gut, sagt er. Das war eigentlich, damit wollten wir gar nicht anfangen. Ich war so unvorbereitet, deswegen war ich vielleicht auch nicht so schlagfertig, wie ich es gern gewollt gewesen wäre. Ja. Ist das grammatikalisch ein Happy End? Ich glaube ja. So. Eigentlich geht's ja um Brock Lesnar. Brock Lesnar ist zurück. Ist zurück, die alte Flitzpiepe. Ja. Gestern. Bitte? Dein erster Gedanke? Er sah nicht wirklich fit aus, ne? Sah er ja auch schon bei der UFC nicht gegen Alistair Overeem am 31. Ja, ich guck das. Ich guck das natürlich immer sehr, sehr. Und da war ich schon enttäuscht von seiner körperlichen Verfassung. Er hatte sehr dünne Ärmchen, schien es mir. Also, ja. Erzähl doch mal, wie sah er denn in diesem MMA-Kampf aus? Ja, der war also eher moppelig. Also, war nicht so durchtrainiert. Moppelig natürlich trotzdem noch, also... Jetzt nicht eine Plauze, aber er war schon ein bisschen aufgeschwemmter, als ich ihn bei anderen Kämpfen in Erinnerung hatte. Und er war wohl auch nicht hundertprozentig fit. Jedenfalls wurde das danach vielleicht so ein bisschen ein gesagt. Anhaltspunkt, warum er das Match verloren hat. Ja, mit Sicherheit wird es ein Punkt da in der Hinsicht sein. Aber zu Brock Lesnar kommen wir nämlich gleich. Denn ich habe mir ja die Mühe gemacht und habe den ganzen Spaß mir mal für euch, die vielleicht auch so schlimme Sky-Probleme hatten, rausgeschnitten. Und ich würde einfach mal vorschlagen, damit ihr mal hört, wer, also alle, die es noch nicht gesehen haben, könnt ihr jetzt wenigstens mal hören, wie die Reaktionen waren, als plötzlich Brock Lesnar erschien. Man muss vielleicht kurz noch dazu sagen, John Cena hat die Schlusspromo gehalten, hat halt sich da einen vom Wolf erzählt, ist eigentlich, das ist nun wirklich uninteressant. Hat auch ein bisschen rumgestammelt, ne? Ist war ja so ähnlich wie ich gerade. Und vor allen Dingen ist es auch typisches Raw-Gelaber gewesen, nichts Besonderes. Ja, also, ja, was war denn das Thema eigentlich? Wollte irgendwie bedanken. Zu Rock sagen, ja, wie toll er ist und dass er Respekt vor ihm hat. Genau. Und alle haben aber auch schon Lesnar die ganze Zeit gechattet. Ja, und ich dachte die ganze Zeit, ob ich nicht doch recht hatte. Weißt du, als ich gestern sagte, vielleicht ist der gar nicht da, weil die Zeit wurde ja immer knapper hinten raus. Ja. Naja. Und ja, Cena hat gesagt, ja, lustiges Publikum hier heute bei Raw. Die auch übrigens sehr ausgiebig Daniel Bryan Das kommen wir später noch zu. Kommen wir später noch zu. Jetzt also bitte ich dich auch ein bisschen roten Faden der Sendung einzuhalten, Ricky. Ja, ich weiß, hier muss man sich an dem roten Faden durch die Sendung ziehen. Das bin ich nicht gewohnt von der Tobi und Ricky Show. Da schweifen wir nach rechts und links, nach oben und unten und kreuz und quer ab. Aber ich würde mal vorschlagen, ich hau jetzt hier einfach mal den Moment rein, als Brock Lesnar zurückkehrte. Gut, sag an. Ja, Rainer, fahr ab! All kidding aside, I just want 1 second to publicly acknowledge that The Rock was the better man at WrestleMania, and I would really like to congratulate him on his victory. Also hier hat John Cena jetzt gerade eben The Rock gefordert, dass er rauskommen soll. Und dann kommt... Jetzt hört man, Alberto Del Rio betritt den Ring. Oder vertue ich mich da? Also war natürlich auf jeden Fall mal ein riesen Impact. Ich habe, glaube ich, selten so einen Pop erlebt, wie als Brock Lesnar auftauchte. Chris, was hast denn eigentlich du da gerade im Hintergrund erzählt? Nix. Mit wem hast denn du geredet? Mit meiner Putzfrau. Ach so, okay. Ja, nee, ich habe so welche Pops in der PG-Ära, glaube ich, noch nie erlebt. Habe ich auch. Also es war wirklich unfassbar. Und ich glaube allerdings, wenn sie es irgendwie 3-4 Wochen vor oder zurück gemacht hätten, wäre das nicht so abgegangen. Wäre das auch nicht der Fall gewesen, weil das Publikum war sehr smartmarkig, ne? Das Publikum war awesome, um mal in Wrestling-Sprache hier zu agieren. Ja, was ist dann eigentlich passiert? Brock Lesnar latscht zum Ring, läuft um den Ring rum. Ich höre mit einem Ohr noch im Hintergrund, ob ich den Moment ergattern kann, wenn Brock Lesnar John Cena gegenübersteht. Ich würde mal sagen, ich ziehe es einfach nochmal hoch, weil es so großartig ist, oder? Bitte, bitte. Der Kapellmeister. Not what John Cena wanted, but it's what he's getting. Brock Lesnar. Jetzt muss man sich vorstellen, krabbelt der gute Brock Lesnar in den Ring. John Cena applaudiert ihm und Brock Lesnar reicht. Lesnar mit Cena! Lesnar's got Cena! Oh! Ja, also Brock Lesnar reicht John Cena die Hand. Cena nimmt an und bekommt den F5 verpasst. Ja. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Kann man zusammenfassen. Und dann war es eigentlich schon, was da passiert ist heute. Zum Schluss von Monday Night Raw. Ja, aber das wäre ja gewitzt. Wir haben ja natürlich von Vince McMahon den Vertrag von Brock Lesnar bekommen. Du hast den Vertrag von Brock Lesnar bekommen. Ich möchte aber noch mal kurz darauf eingehen. Irgendwie hat Brock Lesnar auch ein bisschen wie so ein verstörtes Reh geguckt, ne? Brock Lesnar ist auf jeden Fall insgesamt eine sehr interessante Figur, muss man definitiv sagen. Also erotisch finde ich den jetzt nicht. Nein, nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist der nicht, warte mal, der ist doch mit so einer scharfen Ex-Diva zusammen. Ist der mit Sable, was? Tatsächlich mhm. Sable? Tatsächlich. Na gut, also Geschmack scheint nicht zu haben. Ja gut, aber auf jeden Fall, der Impact war unfassbar. Also ich meine, jeder ging davon aus, dass Brock Lesnar... Lange nicht erlebt. Ja, aber komisch, weil jeder dachte eigentlich, der kommt sowieso jetzt demnächst mal irgendwann und trotzdem sind die Leute total ausgeflippt. Ja. Jetzt kommt aber schon meine Bedenken. Ich bin der Meinung, und ich möchte es ja gar nicht schlecht reden, diesen großen Moment, aber ich bin halt der Meinung, dass ein Brock Lesnar ist einfach kein The Rock. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass so ein Brock Lesnar einmal für mächtig Impact sorgt, aber siehst dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich mag Brock Lesnar einfach deswegen, weil er ein Höllenathlet ist, ne? Also wenn er wirklich an die Form von vor 10 Jahren, wo er sein Debüt bei der WWE gefeiert hat, ranreichen kann, dann ist das ein Höllenathlet und ich sehe den so gerne im Ring, weil er einfach ein Biest ist. Und es sieht ja danach aus, dass es WrestleMania 29 das Match The Rock versus Brock Lesnar um den WWE-Titel geben wird und ganz im Ernst, scheiß auf WrestleMania 28, das wird ein Match. Ja, definitiv. Also wenn es dazu kommen würde, dann wäre das natürlich definitiv ein absolutes Highlight. Aber ich erinnere natürlich da auch wieder daran an die ganz schlechte Storyline 2002 mit The Rock und Brock Lesnar. Um den SummerSlam rum, ne? Ja, das war auch sehr, sehr... Das war so ein bisschen so ein... Ich mache mir wirklich Sorgen ein bisschen bei Brock Lesnar. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß, ich kann es noch nicht mal so richtig... Brauchst du nicht haben, denn ich habe den Vertrag ja hier vor mir liegen. Hau mal raus, wenn mit dem Wachssiegel von der Familie McMahon. Oh Gott, das kann ich mir schon vorstellen, wie das aussieht. Ja, wie denn? Na, ich würde mir jetzt denken, dass auf jeden Fall ein Dollarschein oder also ein 100-Dollar-Schein wahrscheinlich... Nee, ist falsch. Ist falsch? Ist eine Spritze drauf. Ist eine Spritze drauf? Wieso denn eine Spritze? Weiß nicht, ich glaube, weil Triple H mal Zahnschmerzen hat. Ach so, ich dachte schon ganz was anderes. Mensch, du Schelm. Ja, ein kleiner Karlauer am Rande. Und zwar hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben und... in dem 30 bis 35 Auftritte beinhaltet sind. Ist es verbrieft? Wie bitte? Ist es verbrieft? Also ist das es ist verbrieft, zumindest hat das Vince an mich so gefaxt, ja, mit Wachssiegel. Also das ist eine offizielle Info. Das ist eine offizielle Info. Nicht, dass jetzt hier Leute zuhören und die denken, dann der Chris will mich hier verarschen und denkt sich was aus, das ist tatsächlich so. Ist mir das auch scheißegal. Nein, das ist eben nicht scheißegal, Chris, wir haben hier einen Sendeauftrag, den wir erfüllen müssen. Und da kann man hier nicht irgendwelche Unwahrheiten rauslassen, das verbitte ich mir. Kann ich jetzt mitzählen, ja? Dass der in dem Jahr 40 Auftritte hat. Kannst du jetzt mit, nee, 40 eben nicht, da musst du schon richtig zuhören. Du kannst aber jetzt mich hier nicht torpedieren und dann mir Falschaussagen kannst du nicht! Okay, also Brock Lesnar... Weißt du, 35 Auftritte maximal, 2 im Monat muss er machen. Aber nur in verbaler Natur oder muss er auch in den Ring steigen? Er kann auch antreten. Aber das entscheidet er selber. Das entscheidet er selber. Vor WrestleMania sind Pflichtauftritte im Ring in dem Vertrag nicht näher datiert worden, aber sie stehen drin, dass er vor WrestleMania in den Ring steigen muss. Was totaler Schwachsinn ist. Wieso? Weil The Rock zum Beispiel, was hat The Rock davon gehabt, bei der Survivor Series in den Ring zu steigen? Es hat The Rock vielleicht nicht geschadet, aber es hat ihn überhaupt nichts gebracht. Eigentlich hätten sie daraus lernen sollen. Man hätte The Rock nicht in den Ring steigen lassen sollen bei Survivor Series. Und denselben Schwachsinn machen die jetzt mit Brock Lesnar vielleicht auch wieder. Aber fandst du es gut? Fandst du es gut, dass The Rock vorher bei der Survivor Series in so einem Match am Start war? Fand ich komisch, fand ich völlig überflüssig. Siehste, und hättest du es nicht besser gefunden, wenn er einfach sein erstes Match nach 7,5, 8 Jahren, wären es ja dann gewesen, 8 Jahren, bei WrestleMania 28 gehabt hätte, hättest du es nicht so besser gefunden? Ja, siehst du? Absolut. Deswegen ist das Blödsinn. In dem Wish steht auch, dass er Pay-Per-View-Auftritte absolvieren muss jetzt in diesem Jahr. Siehst du? Und das ist schwierig. Also wenn man, ja. man muss dazu sagen, wenn es überhaupt tatsächlich jetzt so aufgebaut wird, dass sein, also weißt du, ich meine, dass man jetzt, sage ich mal, in den nächsten zwei Wochen ankündigt, dass es bei WrestleMania zum Match kommen soll, Brock Lesnar gegen, ist jetzt mal egal wen, dann würde ich das nicht so machen. Wenn man es jetzt einfach mal laufen lässt und das Ziel ist mal WrestleMania, Titelmatch zwischen The Rock, dann kann man das machen. Aber ich würde es jetzt nicht schon ankündigen, weil dann verläuft sich's, glaube ich. Sein Kontrakt läuft bis zum 7.4.2013. Ich hoffe allerdings dann auch bis Mitternacht. Nicht, dass er dann. Das hoffe ich nämlich auch, das habe ich mir auch gedacht. Zur Mittagszeit. Ja, nicht, dass er eine Stunde vor dem Main Event ausläuft. Das könnte natürlich passieren. Weißt du, und dann sitzen wir da im Stadion, frieren uns wahrscheinlich, wie es jetzt aussieht, den Arsch ab und auf einmal sagen sie durch, ja, der Vertrag ist ausgelaufen. Tritt das gar nicht an. Das weißt du? Wäre natürlich möglich. Oder auch nicht. Oder auch möglich. Nicht. Aber wenn du schon mal beim Wetter bist, du weißt ja, lass mich doch mal weiter hier ausführen. Du kannst sofort ausführen. Ich muss noch kurz anbringen. Ab heute gucke ich jeden Tag, das Wetter, wie das Wetter wird. Ein Jahr lang aufs New Yorker Wetter, oder ja, was? Nee, man muss ja vergleichen. Denn heute ist der 3.4. und heute würde das Wetter wolkig und 6 Grad sein. So geht das jetzt ein Jahr lang, Chris. Schön, ja, freue ich mich. So, bitte führ aus. Da frage ich mich schon, was dann am 30. Dezember mir das sagen soll, wenn du das Wetter sagst. Eine Tendenz? Du kannst dir eine Fieberkurve machen und dann siehst du, wo es hingeht. Ich will Details vom Vertrag. Uns dann in einem Videopodcast der Tobi nochmal aus. An der Flipchart. Ach so, ja, Entschuldigung. Nee, man kann sowas wie The Rock mit Brock Lesnar gar nicht machen, weil er am Mike nicht schwach ist, aber natürlich nicht so eine Ikone ist wie The Rock. Und er wird da jetzt oft in den Ring steigen. Ich möchte fast sagen, er ist so semi-fulltime back. Bin ich gespannt drauf, wie sie es mit ihm machen. Weil das genau, was du gesagt hast, dass er nicht so... du kannst ihn nicht 10 Promos halten lassen. Und nee, hat er einen Twitter-Account? Brock Lesnar hat einen Twitter-Account, ja. Da müssen wir da mal schnell... Der hat einen Twitter-Account, aber keine Ahnung, wie der heißt. Ich folge nicht ihm. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte... Alle drin von Twitter. Alle, die bei Twitter sind. Da musst du auch lachen bei dem Scheiß-Gag, ne? Der war gut, war niedlich so zwischendrin. Nee, aber was ich... gerade bei Twitter, musst dir noch Audiodateien schicken. Das hast du Rock gesehen? Das sind ja Tobi-eske Züge hier in der Sendung. Jedes Mal, wenn ich einen Satz anfange, fällst du mir ins Wort. Das kenne ich ja sonst nur von jemandem, der rumdringt. Nee, aber jetzt lass mal mich hier was sagen. Und zwar, bei The Rock ist ja der Punkt, den kannst du wirklich 10-mal in den Ring stellen und der sagt im Endeffekt 10-mal das Gleiche, aber es ist jedes Mal wieder geil. Ja. Und das wird bei dem guten Brock Lesnar wahrscheinlich nicht der Fall sein. Also muss man sich ja irgendwas einfallen lassen, ja, um den Mann da over zu halten. Weil der Impact war ja Wahnsinn. Der kann ja auch nichts. Der kann halt, was soll er denn jetzt machen? MMA hat er durch. Der kann natürlich wahnsinnig viechig aussehen. Ja, das kann er. Berufsviechig. MMA hat er durch, muss man so ein bisschen, ja, also Brock Lesnar war jetzt nicht der Übergott bei der UFC. Ja, er hatte halt ein gutes Wrestling. Naja, er hat ein gutes Wrestling gehabt, da hat er viel machen können. Aber so was. Kennst du dich da jetzt eigentlich aus? Ja, ich guck alles, was da kommt bei UFC. Ach so. Ja, was Striking und so angeht, da ist er nicht so der allergrößte gewesen, was aber Striking? Er war halt, Boxen, wenn du wirklich stehst. Ja, das habe ich schon begriffen, danke. Ach so, dann fragt er nicht so doof nach. Ich lerne gerade die Begriffe selbst. Heute ist er wieder biestig, wa? Ja, auf jeden Fall hat der gute Mann wrestling-technisch der kann's. Und jetzt sind wir mal gespannt, was so sich ergibt in den nächsten Tagen. Was denkst du denn? Geht's jetzt erstmal mit John Cena los, oder? Nee, glaube ich nicht nach der Raw-Ausgabe. Kannst du dir gar nicht vorstellen eigentlich, wa? Nee, deswegen. Ja, aber was war sagen, denn jetzt auch? Ich habe Lord Tensai gesehen. Den habe ich gesehen, ja. Gegen wen hat denn der was gemacht? Der hat Alex Riley in Grund und Boden gewrestelt. Und zwar so lange, bis einer weint, denn der Referee musste praktisch den Kampf dann stoppen. Das also ist ja schlecht. Es gab keinen Cover. Ich hab gesagt, 2012 wird Alex ein World Champion. Tja, nur nicht in der WWE. der gute Lord Tensai hat mir übrigens wirklich nicht so gut gefallen, weil ja, ich sehe halt da wirklich hier, ich habe es ja gestern schon gesagt, Prinz Albert vor mir stehen mit seinem Sackpiercing. Und was ich ganz vergessen habe, der hat ja tatsächlich sein ganzes Gesicht gepierst und seine Brustnippel hat er ja auch gepierst. Ja. Der hat ja ein Tittenpiercing. Und das ist für mich, ich weiß auch nicht, ich komme mit diesem... Nee, aber nicht es hieß ja, dass Lord Tensai jetzt gegen Cena fädet. Da kam wohl jetzt der Brock Lesnar dazwischen. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt Brock Lesnar gegen Cena aufgebaut wird zum SummerSlam. Oder was meinst du? Was ist denn davor? Ist da noch irgendwas? Der nächste Big Four Pay-Per-View ist das SummerSlam, aber momentan kann ich mir das eigentlich aber auch nicht vorstellen, weil. Nee, nicht. Weiß ich auch nicht. Ist doch geil. Ich weiß nicht warum, aber im ersten Moment, nachdem ich Brock Lesnar gesehen habe, war mein erster Gedanke Randy Orton. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, es hat jetzt überhaupt nichts miteinander zu tun, aber Brock Lesnar gegen Randy Orton, das hätte ich gerne. Bitte. Das hätte ich auch gerne, ja. Bitte, das hätte ich gerne. Du bist ein bisschen tickig heute, ne? Nein, wirklich? Komm ich schon wieder so rüber? Ich weiß nicht. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin so glücklich. Weil? Ja, ich fand Raw gestern richtig geil. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen... Ich dachte, du wärst glücklich, weil du mit mir eine Sendung machen darfst. Ja, ne. Das nicht? Klar. Natürlich. Chris, jetzt sei mal nicht so eingeschnappt hier. Auf jeden Fall fand ich's ich hasse... Ja, das war's dann auch mit Talk of Personality. Sendepausen hasse ich. Für immer. Ich rede einfach weiter. Auf jeden Fall fand ich... Sagt nichts mehr. Ist okay, die Sendung heute dacht richtig cool, weil mal wieder was passiert ist. Nicht nur mit irgendwelchen alternden Superstars, die zurückkehren. Alternden Superstars, die unter, darauf gehe ich nicht genauer ein, zurückkehren, sondern dass auch so Leute wie Daniel Bryan offensichtlich ein fester Bestandteil des WWE-Publikums geworden sind mittlerweile. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Nee, aber es ist ja schon mal cool gewesen, so zu sehen, dass wenn da so eine smarte Crowd da ist, erstens mal die Stimmung passt. Das, was ja viele so ein bisschen in Frage stellen immer bei Raw, ist die Stimmung gut? Es wird dann manchmal sogar gesagt, ja, die regeln den Ton runter. Kann ich mir überhaupt, das gibt für mich keinen Sinn. Obwohl ich es in England damals wirklich auch so empfand, als ob es leiser war, aber ich glaube nicht. Es kommt, denke ich mal, immer drauf an, wo du so sitzt, weißt du? Wo du sitzt vorm Fernseher, ne? Nee, wenn du in der Halle warst. Ich war ja so. Auch in London damals und da war es wirklich laut und als du es dann im Fernsehen gesehen hast, war es halt einfach nicht so laut. Und ich glaube aber, dass... Aber warum sollte man das machen? Das machen die auch nicht. Ich vermute, das liegt halt einfach wirklich daran, wo du in dem Moment sitzt. Wenn du da sitzt zwischen 100 Leuten, die ganze Zeit chanten, hast du natürlich das Gefühl, dass da mega die Post abgeht. Aber wenn die andere Hälfte der Halle keinen Mucks macht, dann ist halt auch nichts los. Und aber diesmal hast du ja gesehen, dass wenn so eine Halle mal richtig abgeht, dann ist einfach mal hier Alarm angesagt. Dann ist auch laut, ne? Ja, aber das war doch das beste Beispiel, dass PG einfach scheiße ist. Ich meine, man kann ja gerne, ja, ein Kompromiss geht nicht, ich weiß, aber man kann doch bitte wieder zur alten Richtlinie zurückkommen, aber sich trotzdem nicht bladen oder so. Man aber kann die Leute ja trotzdem in Schutz nehmen. Ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht, weil es war ja heute PG und trotzdem ging es ja ab. Naja, aber das hast du doch nur, weil jetzt nach WrestleMania da so eine Smart-Mark-Crowd war. Ja, genau, aber die... Das hast du jetzt nächste Woche definitiv nicht mehr. Hast du nicht mehr, aber das liegt ja an der WWE. Ich meine... Wovon rede ich denn? Ja, weil, aber es hat sich jetzt bei dir so angehört, als ob die PG-Ära dran schuld sei, dass die Crowd... Ist sie ja auch. Nee, sehe ich nicht so. Ich glaube tatsächlich... Ich glaube tatsächlich... Du hast doch aber rein jetzt mal vom Anatomischen her, hast du ja jetzt 50% Kinder drin, die ja schon gar nicht so laut schreien können. Ja, bei SmackDown gebe ich dir recht. Bei Raw finde ich es schon. Du hast noch ja auch. Du kannst mir doch nicht sagen. Ja, pass auf, ich will dir ja meine Theorie unterbreiten. Dass die Kids Brock Lesnar geil finden. Ich meine, der sieht aus wie ein Kirmesboxer, ja. Das Kids-Ding, das funktioniert für mich bei SmackDown. Also bei Raw finde ich, ist schon eine erwachsene Crowd. Meinst du, es würde gehen, dass man eine PG-Show und eine normale macht? Das kommt auf den Fernsehsender an und was die WWE, denke ich mal, so als Zielgruppe ansieht. Also ich persönlich kann es mir vorstellen. Dass man SmackDown PG macht? Ich persönlich kann mir sowas natürlich vorstellen, aber es ist natürlich dann schwierig bei einem Pay-Per-View. Weil, dann, verstehst du, wenn du dann beide Roster antreten lässt, dann, ja. Ist ja egal, lass das SmackDown weg. Dann lässt es SmackDown weg. Nee, aber was ich sagen wollte, warum ich nicht glaube, dass es an PG liegt, ist, dass halt einfach momentan auch die Storylines etc. richtig scheiße sind. Und du könntest jetzt so viel non-PG sein, wie du willst. Wenn du halt einfach keine vernünftigen Storylines hast, dann ist es halt einfach Kacke. Ich glaube, deswegen, das ist der Hauptpunkt. So hast du die Leute weggehalten, sage ich jetzt mal, von der WWE, indem du denen nichts bietest, was irgendwie besonders ist. Und jetzt bringen sie halt... Jetzt wäre ich tatsächlich ein bisschen krantig, weil so schön ich das finde, dass ein The Rock da ist, dass Shawn Michaels, Triple H und der Undertaker womit den größten WrestleMania-Moment am Sonntag hatten, dass Brock Lesnar wieder da ist und sowas. Das ist alles super. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie schieben die ganze Zeit das Problem vor sich her. Nämlich junge Leute wieder genau in solche Formen zu gießen, wie sie es damals geschafft haben mit Brock Lesnar und The Rock. Oder wie siehst du das? Ja, sie haben ja jetzt Ende der Woche gesagt, dass sie mit dieser neuen Jugendschmiede, die sie jetzt in Tampa errichten, ein neues System fahren wollen, dass sie punktuell Megastars die Show aufwerten lassen, aber junge Leute ins Main Event pushen. Ob man diesen Spagat hinkriegt, das ist die Frage, aber das ist für mich der richtige Weg, denn nur alleine, das hast du gesehen bei der Raw-Ausgabe nach, wo Zack Ryder, Punk und Brian im Ring waren. TLC. Ja, von mir aus. Es geht nicht. Du brauchst da dann noch den Brock Lesnar von mir aus jetzt und so ein Triple H, der da die alten Leute noch, die alten Fans ranzieht und dieses Gesamtbild rund macht. Pass auf. Es geht nicht mit den ganz Jungen alleine. Es geht einfach nicht. Es ging schon. Noch nie. Also es war ja früher auch so. Ich sag dir, warum es nicht geklappt hat. Ich hab nämlich den vollen Durchblick. Du hast den vollen Durchblick, ne? Nein, ich habe ihn nicht. Aber ich habe natürlich mir auch genau über diesen Punkt Gedanken gemacht. Aber erinnere dich mal dran, wie Daniel Bryan von Money in the Bank gewonnen hat. Wann war das? Im Juni 2011? Ist egal, aber von Money in the Bank bis zu seinem Titelgewinn dargestellt wurde. Als Loser. Scheiße, also, wie ein Haufen Scheiße. So, und jetzt gewinnt der einen Titel. Einen World Heavyweight Titel. Nenn mir bitte einen, den das jucken soll. Also deswegen ist doch ganz normal, dass die Halle auf die nicht abgeht und dass die Zuschauer abschalten. Die sehen da einen Loser und nicht nur, dass sie einen Loser sehen, sie sehen auch gleichzeitig noch einen Titel, der nichts wert ist, weil ja, wenn Daniel Bryan den Titel gewinnen kann, der davor monatelang gegen jeden verliert, dann kann der Titel ja nichts wert sein. Dasselbe ist bei Zack Ryder, der wird immer dargestellt wie der letzte Idiot, auch jetzt mit Eve Torres die Geschichte. Zack Ryder wird immer als letzter Trottel dargestellt. Ja. Na, warum natürlich schalte ich da ab, wenn der einen Titel hat. Was juckt mich Zack Ryder? Der verliert gegen jeden. Jetzt gewinnt der einen Titel von Dolph Ziggler, der wirklich was auf dem Kasten hat, aber auch mittlerweile wieder wie ein Idiot dargestellt wird. Das ist doch totaler Schwachsinn, was die dann da machen. Das nächste ist mit CM Punk. CM Punk verliert alles, nachdem er beim SummerSlam von hier Kevin Nash gejackknifed wurde, verliert CM Punk alles. Er muss sich hinlegen in dem scheiß Tag Team Match mit Triple H. Er verliert jeden Scheiß. Bekommt dann ein Titelmatch gegen Alberto Del Rio, gewinnt das und alle wundern sich, dass er nicht over ist. Ja, ist doch kein Wunder. Die haben ihn monatelang als absolute Pfeife dargestellt. Und auch jetzt wieder am Montag. Wieso muss er gegen Mark Henry durch Countout gewinnen? Das ist totaler Blödsinn. Wieso macht die WWE nicht das, was man von jeder halbwegs normalen Wrestling-Organisation erwartet? Nämlich seine Champions stark darzustellen. Und das ist es nicht. Das Highlight ist kein WWE-Champion, das Highlight ist kein World Heavyweight-Champion, das Highlight ist kein United States-Champion und auch kein Intercontinental-Champion. Das Highlight ist The Rock, Brock Lesnar, Shawn Michaels, Triple H und wie heißt die andere Pfeife da? Undertaker. Und ich sag dir eins, weißt du, warum die das Highlight sind? Weil bei denen früher der Titel was bedeutet hat. Und die Leute erinnern sich daran, dass das damals besonders war, als die einen Titel gehalten haben. Es wird sich aber keine Sau in 10 Jahren an CM Punk erinnern, wenn die weiter so machen. Das liegt nicht an CM Punk, das liegt einfach daran, gib deinem Champion Siege. Siege, Siege, Siege. Und wenn sie sich nicht sicher sind, ob jemand Champion sein kann, wie The Miz vor 2 Jahren, dann lass es. Lass es einfach und mach nicht so einen Schwachsinn, wie jetzt The Miz 18 Wochen verlieren lassen und bei WrestleMania gibt man ihm den Spot, dass er das Match für für John Laurinaitis gewinnen darf. Schwachsinn. Tut mir leid, beste Rede, die ich jemals in einem Wrestling-Podcast gehört habe. Ja, von mir. Hast du gut gemacht, das ist ein toller Mann. Tata und knackigen Arsch. Ja. Was? Ja. Nee, aber das ist für mich nächstes das Problem. Thema, kann man nichts zu sagen. Nee, das ist für mich das Problem. Deswegen, ich freue mich, dass Brock Lesnar da ist. Ich finde es toll. Aber weißt du, ich wünsche mir solche Comebacks kurz vor einem Pay-Per-View. Die Jungs wirken eh nicht jede Woche, also scheiß ich drauf. Also, verstehst du das? Also, ich würde das jetzt viel geiler gefunden, wenn der beim Rumble reingelatscht wäre. Und gewinnt von mir aus dem Rumble, kann man alles machen, okay, das verstehe ich, WrestleMania, größte Show, hin und her, aber jetzt nimmt der einfach nur wieder Zeit von Leuten, die man aufbauen sollte und die Leute werden nicht aufgebaut, die werden wieder, ich habe es gerade eben gesagt, so, ja, sieht's mal aus, aber an und für sich, so sieht's wirklich aus, ja. Wenn wir schon bei Impact sind hier. Aber meinst du nicht, dass PG die Leute in einer Promo irgendwie blockiert? Glaube ich nicht, weil die Promos zum Beispiel. Ich möchte nicht sagen, dass Schimpfwörter, Fäkalsprache irgendwie jetzt förderlich sind, um eine gute Story zu erzählen. Das finde ich überhaupt nicht. Aber du hast es bei Cena Rock gesehen, so. Ey, es sind Männer, die sich da gegenüberstehen. Es sind fucking Männer. Und wenn wir beide Beef miteinander haben, sage ich bestimmt nicht, ja, hier, dein Pimmel ist zu kurz. Nein, das sage ich eben nicht. Fand ich eben nicht. Pass mal auf, ich sag dir, das finde ich jetzt auch wieder interessant, dass du das sagst. Das ist nämlich wieder so ein Punkt, über den ich mich aufrege. Die WWE hat monatelang The Rock und John Cena sich gegenseitig dissen lassen. Ja, so, der kommt hier nie her, aber sagt, er würde dazugehören, der andere ist halt eine Pussy und hin und her. Und dann stehen sich die beiden Männer gegenüber, lassen sich gemütlich immer ausreden, dann sagen die, okay, du hast recht, John, aber so und so. Dann, so gehen Männer nicht miteinander um. Wenn nee, so gehen Männer nicht miteinander um. Wenn ein Streitgespräch hat, dann hört sich das so an. Du redest, ich rede. Und zwar total durcheinander. Und wenn irgendeiner keine Argumente hat, dann hau ich dir auf die Mütze, beziehungsweise du mir. Und das ist ja auch nicht passiert. Also, nein, es liegt für aus meiner Sicht nicht an irgendwelchen Promos, es liegt einfach daran, wie man heutzutage versucht, das Produkt rüberzubringen. Das ist meiner Meinung nach kindergerecht. Ja, natürlich. Man versucht das Produkt kindergerecht zu da lassen. Da gebe ich dir recht. Wo hast du denn früher, bei der Attitude Era, hast du denn vor einem verschissenen fucking Tag vor WrestleMania Rock Cena, wenn es das eine Attitude Era gegeben hätte, hätten sie nicht gesagt, ja, so, also das finde ich ganz schön kacke von dir. Ja, oh, du isst aber Frühstücksbröckchen immer mit Milch am Morgen, ja. Ach ja, wirklich, ja, da hast du recht. Aber mein T-Shirt ist doch gar nicht so hässlich wie du. Das gibt's nicht. Da labern die, brüllen sich an, spucken sich an und dann hauen sich verdammt nochmal auf die Fresse. Oder das gibt es heutzutage nicht mehr. Das ist PG. Das lasse ich mir nicht einreden, es hat was mit PG zu tun. Weißt du, was ich meine? Ja, aber PG die hauen sich, haben sich aufs Maul zu hauen. Ein fucking Show vor WrestleMania haut man sich auf die Fresse. Es hat ein Jahr lang jetzt gekocht. Die Kacke hat gedampft. Der Glühwein war vom Überkochen. Da haut man sich aufs Maul. Gebe ich dir alles recht? Setzt sich nicht miteinander aus. Aber PG, also, PG bedeutet ja nicht, dass ich sagen muss, also dass ich nicht sagen kann, ich hau dir aufs Maul oder du siehst aus wie ein Idiot. Das Problem ist, dass du, wie du gesagt hast, sie versuchen es kindergerecht zu machen. Kindergerecht bedeutet aber nicht unbedingt PG. Also, weißt du, du kannst auch noch PG sein und musst es deswegen nicht kindergerecht machen. Weil das sehe ich anders. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch heute bei der Geschichte mit CM Punk und Chris Jericho, der hat den ja Whisky über den Kopf gekippt. Und hat dann, glaube ich, davor gesagt, ich bin mir gefreut. Nicht hundertprozentig sicher, weil man konnte es ja nicht richtig verstehen bei Sky. Wir sprachen davon. Aber wie ich das im Gedächtnis habe, hat der gute Chris Jericho vorher erstmal gesagt, dass er niemals exzessiv Alkohol trinken würde und auch niemals fahren würde, wenn er trinkt. Ich meine, das ist Bullshit. Wenn ich das richtig mitbekommen habe und ich bin in so einem Ding drinne und so einer Fehde und versuche gerade wirklich Hass aufzubauen und erkläre dann vorher erstmal Leute, aber hey, ihr wisst ja Bescheid, niemals exzessiv trinken und auf keinen Fall fahren. Also das ist natürlich, also das geht überhaupt nicht. So, also es ist ein Dilemma, in der sich die WWE vielleicht gerade befindet. Sie versuchen die alten Badasses zurückzubringen in einer Zwangsjacke, die sie nicht sprengen können, weil sie halt sonst aus dem Programm fliegen. Findest du die Promos von TNA, ich weiß, du guckst jetzt nicht so regelmäßig TNA, aber hast du auch schon mal gesehen, findest du die Promos von TNA non-PG? Ja, von Bully Ray und so finde ich schon. Findest du die non-PG? Ich finde die gar nicht so sehr non-PG. Ich finde auch, dass TNA, es hat ja auch schon mal Bobby Roode so erzählt, dass TNA, hat er mal in einem Interview irgendwo erzählt, dass TNA oder Impact Wrestling, wie auch immer sie heißen, gar nicht so abgeneigt wären, auch ein PG-Produkt zu fahren. Aber das ist ja im Prinzip das Einzige, was sich von Stamford noch, was sie von denen unterscheidet, von den Titan Towers, dass sie halt noch das angebliche Männerprodukt sind. Aber Rhodes und Root, ich verwechsel die Beine, ihr habt es schon gemerkt, letzte Woche war es auch schon der Fall, hat mal erzählt, dass es den offiziell gar nicht so dass es sie gar nicht so anbiedern würde, wenn sie auch ein PG-Produkt fahren würden. Du hast recht, es ist nicht wirklich alles Badass, was sie machen. Es ist sehr weich gewaschen, aber wenn du so ein Bully Ray oder so schon mal hörst, dann ist das schon alles. Würdest du in der WWE nicht sehen, bin ich der Meinung. Ja, würdest du nicht sehen, aber das ist für mich noch nicht, geht noch nicht übers PG hinaus. Das heißt also, man könnte aber in der denn, Art schon ich weiß was es nicht, bringen. Wie so ein Vertrag. Du musst ja, denke ich mal, ein Produkt einreichen, um es als PG absegnen zu lassen. Und dazu gehört mit Sicherheit auch, dass du jetzt nicht irgendwie jemanden zum Bluten bringst oder was weiß ich, sondern auch irgendeine Message, die du definitiv nicht überschreiten darfst. wie jetzt, wie du sagtest, die Aussage, dass wenn man Alkohol getrunken hat, Tobi, Gott bewahre, man niemals Auto danach fährt. Ja gut, da reden wir natürlich jetzt ins Blaue rein. Da sollte man das, da sollte man es natürlich genau wissen. Was ist denn los? Warte mal ganz kurz, was ist denn los? Wenn du mich hier, veralberst du mich jetzt gerade? Ich bin hier mitten in dem Podcast. Da kommst du her und ziehst Grimassen. So eine Frau muss man haben. War das dein kleines Nachwuchs? Meine Frau steht sich vor mir und zieht Grimassen. Also ich, was ich nicht sagen wollte, ist natürlich jetzt so schwierig, dass dann hörst du jetzt auf, ich sag's dir jetzt, ist Schluss hier. Du bist doch auch ein Sack, jetzt holst du dir auch noch die kleinen Mädels als Fans. Guck mal, der ist so süß, der hat eine kleine, ist das eine Tochter, ja? Nein, das ist meine Frau, nicht meine Tochter. Das ist deine Frau? Hier. Deine Tochter ist im Moment bei ihren, nicht bei ihren Eltern, sondern bei ihren Großeltern. Aber pass auf, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Man sollte natürlich ganz genau jetzt wissen, wie ist PG da anzusiedeln. Und bevor, klar, bevor wir das nicht wissen, können wir auch nicht sagen, wie weit kann die WWE gehen und wie weit nicht. Aber ich finde, in dem Flow, in dem wir gerade waren, konnte man das ruhig mal ansprechen. Ja, auf jeden Fall. Und was ich noch ansprechen will, wenn du hier TNA und Brock Lesnar, haben wir ja gerade mehr oder weniger gesprochen. Das wird wieder so eine vollwertige Ausgabe. Ich dachte, das wird jetzt so ein kurzer News-Beef. Ja, ja, ist bei uns immer so. Ja. Nee, was ich nämlich noch kurz zu... Wollen wir nicht deine Frau noch dazu holen? Ja, aber die sagt nie was ins Mikrofon. Das ist eine lange Geschichte. Ich mache jetzt schon seit 2002 Radio und Internetradio und alles Mögliche. Und um meine Frau mal ins Mikrofon zu bekommen, ich weiß nicht, was ich dafür tun muss. Sie hat einmal Dieter geschrien in einem Podcast. Ja, da war ich dabei. Im Hintergrund. Siehst du? Da hat sie einmal geschrien, Dieter. Vielleicht will sie es nochmal machen. Nee. Also, aber was ich sagen wollte, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich finde es echt niedlich, wie so die Impacts von TNA aussehen, wenn ein Jeff Hardy kommt, ein Hulk Hogan oder so. Und da machen die ein riesen Ding draus. Wenn man sich da mal überlegt, was gestern da los war, als The Rock, als The Rock aufgetaucht ist, aber... Sag einfach, du wolltest The Brock sagen. The Brock, genau, The Brock. Aber als Brock Lesnar gestern da aufgetaucht ist, das ist Impact. Das ist halt wirklich Wahnsinn. Ich meine, ich weiß nur, das war 2006, glaube ich, wo Kurt Angle zu TNA gekommen ist. Ja. Da habe ich mich ja... Bei Genesis war es? War es bei Genesis? Man weiß es auch nicht. Man weiß es manchmal auch... Es interessiert einen auch nicht. Hä? Es interessiert auch keine Sau eigentlich. Interessiert auch keine Sau, eben, drum. Da habe ich mich gefreut, habe mir den Pay-Per-View angeguckt und auf einmal kam Kurt Angle. Ja, und es freuen sich halt schon die 30 Leute, die da in dem Rund sind, ne? Die flippen auch schon aus, die 30 Leute, aber es sind dann halt auch eben nur 30 Leute, die da irgendwie in dieser Mini-Arena sind. Das sind wenig Leute. Und vor allem, das sind Leute, die nicht unbedingt dahin wollen, weil es ist ja umsonst... Ja, sie zahlen ja auch nur einen Dollar Eintritt, ne? Also, wie es der Tobi mir berichtet hat, der war ja da vor Ort, der hat gesagt, du gehst halt auf dieses... Movie-Gelände da, ich weiß gar nicht genau, von wem ist denn das jetzt da, das, weißt du, das ist so ein Park, so ein Movie-Park, Universal, latscht da rein, das heißt einmal Eintritt und dann kannst du alles damit machen. Also sprich, da kannst du dann reinlatschen, ohne nochmal was zu bezahlen. Okay. Und das ist natürlich dann schon schwierig, eine ordentliche Crowd zusammenzubekommen und ja, gut. Ja, aber ist dann quasi so eine Laufkundschaft, könnte man fast sagen. Ja, ne? Schon, klar. Du hast halt ein paar Leute, die sind da jede Woche. Aber sie müssen da raus. Das größte Manko, dass du da du kannst doch nicht jede Woche hier bei deiner TV-Show irgendwie zu Gast sein. Das geht doch nicht. Da geht dir doch völlig das Besondere verloren. Wahrscheinlich. Ja? Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen ernüchternd, wenn man das so, ich musste da heute wirklich dran denken, so Jeff Hardy, diese Ausgabe, als Jeff Hardy zu TNA kam und Hulk Hogan ist da aufgetaucht und Ric Flair bei der Ausgabe und man hat einen riesen Affen draus gemacht. Und wenn man das jetzt einfach mal so vergleicht, das sind Welten. Und jetzt kann mir keiner sagen, dass Brock Lesnar ein größerer Champion ist als Hulk Hogan. Aber ich glaube ganz einfach, die WWE kann es da einfach besser. Also in dem Moment... Ja, das ganze Inszenatorische kann die WWE so gut wie fast keine andere Entertainment-Schmiede auf dieser Welt. Ich meine, diese ganzen Hype-Videos, die Lieder, die passen perfekt. Die Videos sind Wahnsinn. Und sie haben es perfekt gemacht, weil sie haben die Leute bei WrestleMania glücklich nach Hause geschickt. Kein Run-In oder sonst irgendwas von Brock Lesnar. Hätte jeder, glaube ich, nicht so gut gefunden. Also ist jedenfalls meine Meinung. Ich fand es so gut, wie es war. Ja, der Manu hätte lieber einen Run-In gesehen. Welcher Manu? Talk of Honor. Mick-Work Manu. Ach, ja, okay, ja, gut, klar. Es wird immer solche Meinungen geben. Solche Hallodries geben, ne? Ja, es ist ja auch in Ordnung, wenn jemand sagt, ja, ich hätte es besser gefunden, wenn es so und so gewesen wäre. Ich kann auch nicht verstehen, und jetzt schweife ich schon wieder ab, warum die meisten Leute sagen, CM Punk gegen Chris Jericho wäre ein scheiß Match gewesen. ich stand hier in meinem Wohnzimmer, als ich es mir gestern Abend nochmal angeguckt habe. Also ich fand es einfach grandios, das Match. Aber gut, das es fing schwach an. Das musst du mir aber lassen. Bitte? Ja, ja, das gebe ich, ja, das gebe ich, das gebe ich zu. Aber ich sag dir, was das Hauptproblem war, aus meiner Sicht, war die Crowd. Die war am Anfang überhaupt nicht drin in dem Match. Das liegt natürlich auch an den Jungs selber, aber ja, ein bisschen mehr Crowd, bisschen mehr Action da auch von den Rängen, dann wäre das auch besser angekommen. Aber insgesamt fand ich das Match gut. War für mich das zweitbeste Match am Abend. Wir haben schon 5:30. Ja, ich mache ja schon hin. Auf jeden Fall, das haben wir eigentlich besprochen. Dann habe ich hier noch, wolltest du noch was zu Brock Lesnar sagen? Nee, also ich denke, wir haben alles gesagt. Seinen Vertrag haben wir aufgedröselt. Und ich abschließend will ich sagen, er ist ein Semi-Fulltime-Wrestler jetzt in der WWE. So sieht's aus. Und er wird auch bei Raw wrestlen, bin ich mir auch sicher. Was ich jetzt schon angekündigt habe vorhin, dass Daniel Bryan ja ziemlich over war bei den Fans. Und das konnte man in diversen Promos heute Nacht raushören. Zuallererst will ich euch mal zeigen, wie Sheamus und wie ich von Reds gelernt habe, der Penner, muss man dazu sagen. Ja, man muss es, glaube ich, auch besonders aussprechen. Ne? Ja, genau. Sheamus. So Sheamus. Der Penner. Ich glaube, so sagen sie es immer. Ja. auf jeden Fall, das ist doch eine Freundschaft, oder? Zwischen Podcasts. Ja, also Reds, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so eine Art, es ist für mich mehr als nur, wie nennt man das? Mehr als eine Geliebte. Ja. auf jeden Fall, Sheamus kam zum Ring als Face und das hat sich so angehört. Oh, Moment mal. Da hören wir schon wieder Brock Lesnar, das war natürlich falsch. So. Ladies and gentlemen, please welcome your new World Heavyweight Champion, Sheamus! Also Sheamus wurde ohne Ende ausgebuht und dann kam Alberto Del Rio zum Ring. Und wichtig ist jetzt gleich, was die Zuschauer da chanten, nämlich die ganze Zeit zieh, zieh, zieh. Auf was ich eigentlich hinaus wollte ist, Daniel Bryan war für mich mitnehmen The Rock und Brock Lesnar der gefeiertste Superstar gestern Nacht. Und es gibt noch so ein paar Berichte von dem Sechs-Mann-Tag-Team-Match, was als Dark-Match nachdem Brock Lesnar draußen war, lief. Da muss Daniel Bryan auch wohl die größten Pops gezogen haben. Und das finde ich sehr gut. Und übrigens, Randy Orton hat den Yes-Chant mitgemacht. Ja? Ja, Randy Orton. Hammer. Ich liebe diesen Randy Orton. Und endlich habe ich jemanden... Oder wie? Randy Orton stand im Team gegen... Also, der Ach so, war... im Face-Team. Ja, genau, im Face-Team. Also, es muss ziemlich cool gewesen sein. Und du bist ja auch ein großer Randy Orton-Fan. Ich bin der größte Randy Orton-Fan. Und ich liebe diesen Mann auch. Nur er braucht eine ordentliche Seit er 2004 debütiert ist und er völlig ausgelacht wurde von meinen Kumpels und so und von allen irgendwie, da habe ich gesagt, der Typ, der hat alles. Er hat es. Mehr kann man sagen, er hat es. Weißt du? Er hat. Ich höre gerade im Hintergrund, wann es soweit ist, dass der gute Alberto Del Rio anfängt zu sprechen. Deswegen, ich will das dann wieder hochziehen, weil dann wird es ja erst richtig interessant. Aber jetzt ist es gesagt. Jetzt hört man die CCC-Rufe. You won the World Heavyweight Title. Ja, also auf jeden Fall, Alberto Del Rio ist also auch wieder zurück, wird offensichtlich gegen Sheamus stehen. Ich habe dich unterbrochen mit Randy Orton. Ja, und da hat man gesehen, da konnte man richtig die Transformation sehen, dass er einfach zu einem der allergrößten avanciert ist. Und jetzt, er hat das Micwork, er hat den Look, er hat den Skill, er hat einfach alles. Und ich glaube, der Redscast, der findet ihn gar nicht so prickelnd, ne? Ja, pass auf, ich denke, Randy Orton, also was mir auch aufgefallen ist bei WrestleMania, der hatte keinen Bock. Also der hat wirklich ja, überhaupt keinen Bock. Nein. Dieses Match hat er, das hat nicht so gefallen. Das war business as usual. Und das hat auch, das hat man auch in seinen Promos gemerkt davor. Aber das hat man in der einen Raw-Promo gemerkt, wo er da irgendwie an der Ramp stand mit Josh Matthews oder so. Es war halt irgendwie nur sein Job. So, weißt du, wie du deinen Job machst oder ich meinen Job mache. Es war halt nur sein Job. Er war nicht mit Herzblut dabei. War halt einfach scheiße. Und wenn wir schon bei Randy Orton sind, Mensch, ein riesen News kam mir heute rein. Eigentlich hieß es ja, dass er einen Film drehen soll. The Marine 3? Ja, aber Homefront. Als Deserteur. Ja, genau. Und jetzt, das ist schwer. Jetzt hat, genau. Das hat die WWE jetzt auch festgestellt und hat gesagt, guter Randy, das wird nichts mit uns. Wir schmeißen dich hier einfach mal wieder raus und ja, sucht man wieder einen neuen Darsteller. Randy Orton, aufgrund seiner Vergangenheit, alle, die es nicht wissen, er ist, glaube ich, zweimal eingebuchtet worden, weil er Fahnenflucht begann. Ist das richtig? Ich glaube, so war es, oder? Einmal ist er zumindest abgehauen und ja, einmal ist er auch aufmüpfig gegenüber seinem General oder was war. Irgendwie sowas war in der Vergangenheit. Ein Drill-Instructor geworden. Und sie fanden es unpassend. Ja gut, ist im Endeffekt nicht überraschend, aber überraschend ist, dass man das vorher nicht irgendwie mal mit bedenkt. Randy war ja früher sowieso eine sehr zwielichtige Figur, ne? Mhm. Kannst du dich noch an den München-Vorfall erinnern? Nee. In dem Hotelzimmer? Nee. Mhm. Ah doch, an den kann ich mich erinnern. Wo sie ihn zu früh geweckt haben. Und wo er dann ausgerastet ist und den Raum zerlegt hat. Ja, er ist ja dann... Sie haben ihn irgendwie eine Stunde zu früh geweckt. Es war dann auch wirklich ein Fehler. Es hat gerade bei dir geklingelt. Ja, ja. Ich habe aber eine Frau. Ja, sie haben ihn eine Stunde zu früh geweckt. Das war wirklich ein Fehler des Hotels. Ja, dann er wurde halt mit so einem, wie man es kennt, mit so einem Wägelchen geweckt, Frühstück etc. Ja, und der Herr Orton hat halt original den Wagen genommen, ist mit dem zur Rezeption gefahren und hat diesen Wagen dann halt in die Rezeption buxiert, möchte ich fast sagen. Sehr sympathisch, der gute Sehr Mann. Sehr sympathisch. Er hat das Ding halt völlig in die Vitrine da reingetrümmert und ja, wäre da deswegen fast entlassen worden. Er hat ja auch schon zwei Suspendierungen, ne? Genau, und bei der nächsten ist dann ganz aus. Ja. Nee, aber jetzt ist es ein absoluter Vorbildathlet und ich kann verstehen, dass manche ihn langweilig finden oder so und auch dieses Viper-Gimmick, so dass er sich seine Beute zurechtlegt, etc. Kann ich verstehen, dass das manche irgendwie nicht so prickelnd finden, aber ich finde, er ist einfach der kompletteste Wrestler, den die WWE zu bieten hat und ich bin großer, großer Fan. Wrestling-technisch kann ich auf jeden Fall mal sagen, ist für mich einer der Besten. Aber gut, das ist in Geschmackssachen. Gerade wie du sagst, Manu zum Beispiel weiß ich auch, der mag Randy Orton auch gar nicht. Ja, also ich, wenn du siehst, Randy Orton hat eben einen, aber auf was Bock hat oder nicht. Und wenn er auf was Bock hat, haut er dir da Matches raus, die sind großartig. Und wenn er auf was keinen Bock hat, dann ist es aber immer noch nicht so schlecht wie bei vielen anderen. Das muss man mal so sagen. Daniel Bryan haben wir angesprochen. Ich habe mir noch so Gedanken gemacht, ob die WWE vielleicht denselben Fehler machen könnte wie damals bei CM Punk. Denn es sind ja ähnliche Zustände, muss man fast schon sagen. CM Punk damals abgefeiert als Heel in Chicago, musste dann Face-Turn. Aus meiner Sicht der größte Schwachsinn, den man machen konnte, denn er wurde halt einfach mal nur so gefeiert, weil er war, wie er eben damals war. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass man bei Daniel Bryan auch auf einmal gemerkt hat, Mensch, der kommt ja gut an, jetzt turnen wir den Face. Aber ich finde, Daniel Bryan funktioniert so, wie er momentan angenommen wird, auch nur wirklich als Heel. Nur als Heel, glaube ich. Siehst du da auf uns vielleicht? Ich kann ihn als Face im Main Event irgendwie nicht, sehe ich ihn nicht aufgrund seiner Statur. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen lame, was ich jetzt argumentiere, aber irgendwie dieses kleine, miese, hochnäsige Arschloch finde ich sowas von super geil und aber auch die Couple auch mit AJ passt perfekt. Sie haben es aber da auch schon wieder falsch gemacht, finde ich, weil auch Daniel Bryan, gut, er wurde nicht ganz so schlimm dargestellt wie damals The Miz, weil er hat sich ja schon The Big Show gestellt und auch Mark Henry, aber richtig überzeugend hat man ihn auch nicht dargestellt. Wobei natürlich beeindruckend, stimmt, ich muss mich jetzt selber widersprechen, denn in Steel Cage Match gegen Big Show und Mark Henry beim Royal Rumble zu gewinnen und danach Elimination Chamber zu gewinnen, ist ja immerhin auch schon mal eine Leistung. Also auch eine Sache, ja. Aber es kommt mir nicht so vor wie ein großer Champion. Jetzt kommt meine Frau gerade. Wir brechen auch gleich ab. Ich guck mal, ob wir noch irgendwas Interessantes haben. Ja gut, in Zukunft... Ja, das hat nichts damit zu tun, dass wir abbrechen müssen. Ich wollte es nur auch erwähnen. Aber ich wollte damit eigentlich nur auch nur die Waagschale werfen, dass ich auch vergeben bist. Nicht, dass du irgendwelche Fanpost kriegst. Nacktbilder vom Adam oder so. Ja, weißt du schon. Nein, also aber, ist ein kleines Hassbild von uns, ne? Nein, ich mag den, weil solche Hörer brauchst du, die immer alles mithören und mitmachen. Das sind großartige Hörer. Adam, Respekt an dich. Solche Leute soll es viel mehr geben. Ja, ist so. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, und da rudere ich wieder ein bisschen zurück zu Alberto Del Rio, und das sage ich dann nur abschließend. Glaubst du, dass das jetzt die Fehde erstmal sein wird? Sheamus, Del Rio und Daniel Bryan ist erstmal draußen oder denkst du, es wird irgendwie Three-Way-mäßig aufgebaut? Ja, man kann ja jetzt nicht Daniel Bryan da irgendwie rausschmeißen so schnell. Also man kann es natürlich machen, indem man jetzt bei SmackDown irgendwie noch ein World-Title-Match macht. Es sind ja schon zwei Matches angekündigt, ne, für SmackDown. Ja, zum Beispiel eben das Qualifikationsmatch möchte ich es mal nennen. Alberto Del Rio gegen Sheamus. Wenn Del Rio Sheamus besiegt heute Nacht, dann bekommt er ein Titelmatch. Und Orton Kane Rematch, ne? Ja, da ist jetzt bei mir nicht so... Nee, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich wollte mal zeigen, dass ich auch was weiß. Und du weißt viel. Wo bist du denn immer so? Bin ich doch gar nicht. Also... aber hier, Del Rio Sheamus. Del Rio Sheamus, ich glaube, das wird die Fehde jetzt erstmal sein. Und was sagst du? Warum nicht bei Extreme Rules für so ein Triple Threat Match? Kannst du dir aber, ich meine, grundsätzlich vorstellen, Del Rio und Sheamus, dass das funktioniert? Nee. Ja, ich auch nicht. Hab ich aber. Es funktioniert nicht mit Sheamus. Ah, ich fand den beeindruckend. Ganz ehrlich, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, ich kann es immer wiederholen. In Frankfurt, als ich ihn gesehen habe, und in Köln habe ich ihn gesehen. Und der Typ hat das, was du brauchst. Also der überträgt sich, die halten ja keine Promos, wenn sie da auf den, also die meisten keine Promos, wenn sie auf Hausshows sind. Jetzt halten sie Promos, ne? Ist jetzt ganz neu. Ab und zu kommt es mal vor. Bei uns war, oder in Frankfurt war auch Randy Orton, der eine Promo gehalten hat. Jinder Mahal hat was gesagt. Gott sei Dank. Ich glaube, ja, genau. Ach, und Hunico. Sheamus hat eine sehr, sehr, sehr, sehr gute Ausstrahlung gehabt da und hat gute Matches abgeliefert, fand ich. Aber momentan hakt es irgendwie bei ihm. Ich hoffe, vielleicht liegt es wirklich daran, das hat der Stefan gesagt, den er von Talk of Honor kennt, dass es vielleicht wirklich daran liegt, dass der nur noch alles wegjobbt und dass dann aber die Gegner nicht groß genug sind, um halt einfach so das Gefühl zu bekommen, er wäre eine große Nummer. Weiß ich nicht, an was es liegt. Das ist ein guter Punkt, ja. Das könnte natürlich sein. Aber mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Letzter Punkt von mir, vielleicht hast du noch sonst was. Und zwar, The Rock will offensichtlich WWE-Champion werden. Denn, jetzt kommt die nächste und auch die letzte Einspielung für heute. Er hat Folgendes gesagt: Chris, halt noch durch. Wir machen noch 3-4 Minuten. Ich bin fit. Also super. Weil mein Kind höre ich schon. Also hier ist die Promo von The Rock und danach sprechen wir darüber. Ach, du schiebst also deinen Druck auf mich zu, ja? Ja, das nennt man Aufgabenverlagerung. Jetzt ja, die okay. Promo. And for those of you who think, here tonight and around the world, that this is the end, well, The Rock says this. He guarantees that this is just the beginning. Selbst bei The Rock gibt's Daniel Bryan Chance und Yes, Yes, Yes Chance in diesem Fall. Und jetzt kommt Thank You Rocky. Ich denke, ich weiß, was ich hier finde. This is just the beginning, you see, because The Rock, ever since last night, after WrestleMania, The Rock has had this vision. I said what the people like to hear. Auch hier großartig, alle chanten yes, als der Rock gefragt hat, ob die people that vision is this, that The Rock one day will walk down that aisle as a jabroni beating, pie eating, trailblazing, eyebrow raising, one vision in mind, don't need no revamping, The Rock's gonna be WWE Champion. Also eine klare Aussage von The Rock, er will wieder WWE Champion werden. Absolut großartig. Im Internet von vielen auch als beste Raw-Ausgabe der letzten 10 Jahre beschrieben. Da müsste ich jetzt natürlich, das müsste ich jetzt alle der letzten 10 Jahre mir nochmal angucken, um das zu bestätigen eigentlich. Machst du das bis nächste Woche? Gucke ich, dass ich das schaffe. Wir sind, denke ich, mal durch. Oh, jetzt machst du aber Druck. Das finde ich auch ein bisschen unfair. Okay, ich lasse dir alle Zeit der Welt. Bitte, Chris. Hier ist jetzt mein, willst du mal was sagen? Seine Frau will auch nichts ins Mikrofon sagen. Beleidige ruhig wen, komm. Komm. Nee, da wird nur gelacht. Da wird auch nur gelacht. Bei mir auch. Mia. Komm mal her. Na, komm mal jetzt, komm mal. Komm mal her, Mia. Willst du mal was sagen? Da ist der Onkel Wrestling-Fan dran. Der hat was gesagt. Also ja, mein Kind hat nur gemacht. Gut, sei es drum. Chris, ja, gut, hast du noch Prinzip was zu The Rock? Ja, auch gerade nichts anderes. Hast du noch was zu The Rock? Wird er Champion werden wieder? Er will Champion wieder werden und das ist doch super geil. Ich habe jetzt auch gedacht, jetzt nimmt er sich eine längere Pause, wie er auch sagte. Alle denken, es ist jetzt das Ende hier. Aber nein, jetzt geht's wohl anscheinend richtig los. Er will WWE-Champion werden. Großartig, großartig, großartig. Ja, glaubst du, dass er auch Champion wieder wird? Wie bitte? Denkst du denn auch, dass er wieder Champion wird? Na klar, Main Event WrestleMania 29. Ich meine, wir sind da. Und wir sind da und das noch zum Schluss und dann sind wir wirklich fertig. Es gibt aktuelle News fürs Klassentreffen 2013. Alle, die noch nichts mitbekommen haben, tun. Wir fahren nach New York, New Jersey, / New Jersey, und zwar zu WrestleMania 29, das komplette Cult of Personality Team und ihr. Ihr könnt euch anmelden, jetzt erstmal unverbindlich, und zwar unter klassenfahrt2013@gmail.com. Da könnt ihr einfach mal schreiben, wenn ihr mitkommen wollt, beziehungsweise könnt ihr da Fragen schicken, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Und ich habe ja gesagt, es wird jetzt nach und nach immer ein paar Updates geben. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Hotel und hier ist die neueste Info. Wir werden nicht in New Jersey und auch nicht in East Rutherford übernachten. Ich dachte, du sagst, es gibt ein Hotel in New York. Es gibt... Ja, das bin ich in dem Fall. Hey, du machst ja Seifenblasen. Super. Und jetzt muss ich aber echt Gas geben, weil mein Kind mich... Ja, in dem Moment bin ich dann gleich auch da. Also, auf jeden Fall... Die Information hier, wir werden in New York übernachten, denn da habe ich definitiv die besseren Angebote und ich habe mich schlau gemacht. Es sind ganz genau 25 Minuten von Manhattan bis zum Stadion und ich finde, das kann ist kein Problem. Das kann man zurücklegen. Mit dem Fahrrad geht das, ne? Nee, nee, ist nicht mit dem Fahrrad, das wäre mit der U-Bahn dann praktisch. War also, mit Spaß. Das habe ich doch gewusst, wir Mann. Das ist doch Quatsch. Chris, wir sind im 1-Stunden-Limit. Das sollten wir ausnutzen. Ja! Hast du noch was? Nee! Vielleicht hören wir uns die Woche nochmal, wer weiß das schon. Ist das so? Weiß ich ja noch nicht, was bei SmackDown passiert, vielleicht Hornswoggle, irgendwas. Sind wir wieder live on air. Sind wir wieder live on air. Es hat mir Spaß gemacht, sollten wir öfters machen. Ich liebe dich. I love you too, Honey Bunny, und bis dann. Tschüssikowski.